Ja, bitte. Einmal Transsilvanien und zurück. Ein Reiseführer durch das Land des Schreckens. Von Uwe Nielsen. Mit Bianca Torturata, der Unschuld vom Bande, Jonathan, ihrem apfelbäckigen Verlobten, Professor van Helsing und ungeheuer vielen Ungeheuern. Siebte Folge. Oh, ist viel geschehen, so viel. Ivan hat gerade Zombies unschädlich gemacht, mit Salzstangen, im Friedhofsgruft von Zborsk. Sie kennen nicht Zborsk? Ist zweitgrößte Stadt von Transsilvanien. Und Professor von Helsing und Jonathan Harker sind hierher gekommen, auf Suche nach schöner Bianca. Da, Bianca Torturata, was ist Braut von jungen Herrn Jonathan? Ja, und wie wir haben sie gerade unschädlich gemacht? Nicht die Bianca, die Zombies. Da geht auf, Sargdeckel im Eck von Ruf. Nein. Ich bin die alte Mumie und aus Ägypten komm ich. Schon wieder so ein Monster. Das ist aber kein Zombie. Nein, Ivan, das ist eine Mumie. Und das, Ananka, meine Geliebte. Komm, komm. Wer? Ich? So erfüllt sich nach Jahrtausenden unsere Liebe. Ananka, komm, komm mit mir. Nein! Ananka! Komm! Das kommt ja gar nicht in Frage. Ich werde... Du wirst schweigen! Oh. Komm, Ananka. Komm mit Mumie. Oh nein! Rettet mich! Wo bin ich? Oh, oh, oh. Was? Wo ist denn Bianca? Fort. Leider. Ich Ihnen aufhelfen, junger Herr. Oh. Sogar Ivan war machtlos gegen Mumie, junger Herr. Sehen selbst. Der gute Ivan hat eine gewaltige Beule abbekommen bei dem Versuch, dieses Monster aufzuhalten. Oh, allerdings. Nun, schauen erst mal selbst im Spiegel, Herr Jonathan, bitte schön. Und Bianca? Was ist denn mit ihr? Oh, Mumie, sie gepackt wie kleines Bündel auf die Schulter und davon dabei. Meine arme Bianca. Wie hat dieses Monster sie genannt? Ananka. Sagt Ihnen dieser Name etwas, Jonathan? Ananka? Nein, habe ich nie zum ersten Mal gehört. Wie genau kennen Sie eigentlich die Vergangenheit Ihrer Braut? Moment, was wollen Sie damit andeuten, Professor van Helsing? Oh, nicht aufregen, Jonathan, nicht aufregen. Junger Freund, Sie haben mich gründlich missverstanden. Ich wollte nur wissen, ob Sie von irgendwelchen Verbindungen Ihrer Braut Bianca nach Ägypten wissen. Ach, Ägypten? Ägypten? Jetzt, wo Sie sagen, Professor, ja, natürlich, Bianca hatte einen Onkel, Tonio. Tonio, ja, und Tonio war früher in Ägypten. Wann? Ich weiß nicht, vor einigen Jahrzehnten. Er gehörte zu einer Expedition, die damals die Grabkammer des Pharaos Imhotep entdeckte. Aha. Ja, das könnte natürlich einiges erklären. Und die Rache des Pharaos wird schrecklich sein, wenn sich das Schicksal derer erfüllt, die seine ewige Ruhe gestört haben. Und die Ruhe seiner Getreuen... Ich ihn schon gesehen haben. Und ich warne auch euch! Wie kommt der denn hier? Wenn die Rache des Pharaos wird euch erreichen bis ins dritte und vierte Glied. Ich ihn schon gesehen habe. Die Wege des Pharao und seine Getreuen sind wundersam. Ist ja interessant. Erzählen Sie. Mein Mund soll sein versiegelt für die Ungläubigen. Red, du Kamel von einem Treiber. Wie kommst du in Gruft? Ich dich schon mal gesehen habe. Nicht so rau. Mehmet ist nur ein ganz gewöhnlicher Teppichhändler. Oh, ich jetzt wissen. Du Kutscher aus letzter Folge? Das stimmt. An und für sich bin ich Kutscher. Aber in meiner Freizeit bin ich Teppichhändler. Ganz gewöhnlicher Teppichhändler. Und was macht ein ganz gewöhnlicher Teppichhändler morgens um 5:30 in den Katakomben unter dem Friedhof von Zborsk? Ich weiß nicht. Hier, du findest keine Kundschaft für Teppiche, Mehmet. Ja, wissen's, es ist so. Mehmet arbeitet normalerweise unter Brücke. Teppichhändler unter Brücke. So. Sie brauchen vielleicht Brücke? Was für eine Brücke denn? Echte Perserbrücke, sehr günstig. Nur 5.000 Levonzen. Transsilvanische. Mehmet? Schon gut. Keine Brücke. Wollen Sie uns etwa weismachen, Mehmet, dass es aus dieser Gruft einen Ausgang zum Fluss gibt? Oh ja, natürlich. Es soll Mehmet die Herrschaften führen? Sehr günstig. Nur 500 Levonzen. Vorwärts, dabei. Ohne Levonzen. Ohne Levonzen? Da. Das hat man davon. Was muss ich auswandern nach Transsilvanien? Keine Pyramiden, keine Kamele, keine Levonzen. Scheißleben. So. Bittchen, da wären wir schon. Heraußen an Sonnenlicht. Schöne aufgehende Sonne über Zborsk. Und da ist Brücke von Mehmet. Das macht... Macht nix. Nix. War keine Führung, weil wir wollten sowieso hierher. Ein reger Schiffsverkehr. Und das schon so früh auf der Zborska. Oh ja, fahren viele Schiffe unter Brücke. Dampfer, Schuten, Lastkähne. Van Helsing! Sehen Sie dort auf den Kahn! Rettet mich! Bianca! Ich komme! Jonathan, ja, was soll denn das? Der Junge geht ja unter. Ich hab ganz vergessen. Gerade gar im Schwimmen. Oh mein Gott. Ivan, kommt retten! Ja, hoffentlich kann der schwimmen. Keine Sorge, Mehmet, er kann. Und du könntest mir sagen, wohin dieser Kahn fährt, auf dem sich unsere Bianca die Seele aus dem Hals schreit. Mehmet, keine Ahnung. Mehmet, Ivan ist gleich wieder da. Hab ihn schon, den Jonathan. Oh, wenn ich mir's recht überleg, fahrt nach Kronstadt, das Schiff. Nach Kronstadt, wir müssen ihr nach. Gewiss, Jonathan, aber dazu nehmen wir einen Dampfer. Außer, dass vielleicht hat Mehmet hier fliegenden Teppich. Komm, Ivan. Hier nur lachen. Hier schon sehen. Gepäckträger, Gepäckträger. Nein, danke. Ivan, hast du alles? Ja, natürlich, Professor. Ivan hat zwei Koffer vom Professor, zwei Koffer von jungen Herrn Jonathan und Täschchen für Ivan. Was wir brauchen da? Gepäckträger. Das also ist Kronstadt. Die Hauptstadt von Transsilvanien, ja. Und wie wollen wir vorgehen? Wir gehen vor bis zu dem Platz da vorne. Und dann die erste Gasse links. Und was ist da? Die Sphinx. So, das ist die Sphinx. Eine esoterische Buchhandlung. Sie gehört einem alten Freund von mir, Mohammed Darashi. Bitteschön. Wann Sie möchten näher treten. Ja. Juppie, ist es möglich, Van Helsing? Ich bin's. Na, wie ist es möglich? Wie lange haben wir sich nicht mehr gesehen, habe ich? Ach, bestimmt 10 Jahre. Ja, ist das möglich. Na, wer sind die Herren deiner Begleitung? Tja, mein Diener Ivan. Nastrovia. Wie ist es möglich, du bist im Dienerclub? Und dies hier ist Jonathan Harker aus London. Harker. Ja, den Namen habe ich schon gehört. Kann es sein, von einem guten Kunden ein gewisser Graf Dracula noch? Ist möglich oder auch nicht, aber bitte schön, nimm Platz. Danke. Mit einem Kaffee oder einem Schnaps? Mohammed, vor allem habe ich eine Frage an dich. Was sagt dir der Name Ananka? Ananka? No. Ist möglich, habe ich gerade gelesen, eine altägyptische Legende. Was? Eine altägyptische Legende, härter schlechter junger Freund. Nein, nein. Erzähl, Mohammed, was war das für eine Legende? Eine Legende aus dem ägyptischen Totenbuch. Die Geschichte von der Schienenprinzessin Ananka und vom Hohepriester Charisma spielt am Hofe des Pharaos Imhotep. Erzähl, Mohammed. Nur er hat sie geliebt, der Charisma. Aber er hat sie nicht dürfen lieben, ja, wie es heute so ist unter der Hohepriester. Ja, Moment, Moment. Der Pharao Imhotep, der lebte doch vor über 4000 Jahren. Das ist doch überhaupt nicht möglich. Nur warum soll das nicht sein möglich? Natürlich hat er sie geliebt, die Ananka, die Prinzessin. Aber als sie ihm draufgekommen sind, die anderen Hohepriester, wisst ihr, was da gemacht haben mit ihm? Nicht weiter, Mohammed. Sie haben ihn lebendig begraben, in einem Sarkophag. Die lebende Mumie. No, so kann man es nennen, weil er war lebendig, als sie ihn haben einbalsamiert und im Sarkophag so liegen ein Papyrus. Was für ein Papyrus? Ein Papyrus, ein ägyptischer. Und darauf, auf dem Papyrus, da steht eine Formel. Eine geheime Formel. Mit der man den Charisma der einst wieder zum Leben erwecken kann. Wie ist es möglich? Du kennst die Geschichte. Nein, nein. Aber ich glaube, wir kennen die Mumie. Ich bin die alte Mumie, Mohammed Darasheko. Und dich zu töten, komme ich. No, das ist doch nicht. Doch, das ist nicht möglich. So, du wirst nicht mehr altägyptische Legenden erzählen, Mohammed Darasheko. Mein Gott, die Mumie. Sie hat Darasheko ermordet. So ist es. Und so wird es jedem ergehen. Verfluchte Mumie. Ich bin die alte Mumie. Und über Kugeln lache ich eh. Weg ist Mumie. Ihre Kugeln haben ihr wirklich nichts anhaben können, Professor. Tja, es sieht ganz so aus, Jonathan. Wenn wir die lebende Mumie unschädlich machen wollen, müssen wir den Papyrus vernichten, der ihn zurück ins Leben geholt hat. Müssen wir nach Ägypten, Professor? Ja, wohl kaum, Ivan. Wir müssen den Sarkophag von Charisma finden. Und den vermute ich doch hier in Kronstadt. Aber vorher sollten wir vielleicht die Polizei verständigen. Professor! Professor, da! Ja? Da drüben! Auf der anderen Straßenseite, das ist doch Mehmet. Ja, tatsächlich. Mehmet, der Teppichhändler, den wir in Zborsk zurückließen. Ein eigenartiger Zufall. Kommt, wir heften uns an seine Fersen. Professor. Nun ist dieser Mehmet schon eine Viertelstunde da drüben in dem Schuppen. Sollten wir nicht... Was war das? Schnell, kommt! Keiner da. Aber mir scheint, ist Mehmets Kronstädter Teppichlager. Ja, es sieht ganz so aus, Ivan. Aber von Mehmet selbst ist weit und breit nichts zu sehen. Aber schöne Teppiche, Professor. Echte Afghanen. Ja? Ja, Ivan kennt genau. Und da Perser. Und hier noch mehr. Auch einer zusammengerollt. Oh, Teppich umgefallen. Da steckt was drin. Ja, das ist doch... Mehmet. Die Rache des Pharao hat auch ihn erreicht. Sie meinen, die Mumie hat Mehmet auf dem Gewissen? Ja, ja. Ich glaube, er wusste zu viel. Aber nicht alles. Der Papyrus. Wir müssen ihn finden. Hier werden wir vergeblich suchen, Jonathan. Aber suchen müssen wir. Vielleicht irre ich mich und wir finden den Sarkophag doch hier. Kein Sarkophag, Professor. Kein Papyrus. Seht ihr? Das dachte ich mir. Aber das da. Was ist das? Eine Kiste. Zu liefern an die ägyptologische Sammlung. Zu Händen Dr. Lorrain. Hier in Kronstadt? Ja. Ich denke, wir werden diese Sendung an Dr. Lorrain ausliefern. Meine Herren, Herr Dr. Lorrain lässt jetzt bitten. Danke. Oh, meine Herren. Ich muss mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie so freundlich waren. Der gute Mehmet selbst konnte nicht kommen, sagen Sie? Er ist verhindert, ja. Sagen Sie, Dr. Lorrain, da wir nun einmal hier sind, dürften wir uns wohl Ihre Sammlung einmal ansehen? Die Sammlung? Ja, natürlich, Professor von Helsing. Es ist mir eine Freude, wenn ein so berühmter Mann wie Sie, wenn ich einen so berühmten Mann wie Sie selbst führen darf. Aber das ist nicht nötig, Dr. Lorrain. Doch. Estebeth, ich bin mit den Herren unten in der Sammlung. Ja, Herr Doktor, ich weiß Bescheid. Bitte kommen Sie hier entlang. Es sind nur ein paar wenige Stufen, meine Herren. Hier, bitte schön, wenn wir mit dem Alten Reich beginnen wollen. Da habe ich einige wirklich prachtvolle Stücke. Und wenn Sie mir jetzt bitte hier herüber folgen wollen, meine Herren. Hier habe ich einige wunderbare Horus-Statuen, die Sie unbedingt sehen müssen. Haben Sie bemerkt, Professor? Er schleicht immer um diesen Sarkophag da drüben herum. Ja, gewiss, Jonathan. Aber wir können nichts tun, ohne seinen Verdacht zu erregen. Verdacht? Meinen Sie, dass Dr. Lorrain... Psst, Jonathan! Oh. Ich habe den Eindruck, dass ich die Herrschaften langweile. Aber nein, Dr. Lorrain. Überhaupt nicht. Herr Dr. Lorrain, Telefon, die Polizei. Die Polizei? Ja. Aber wie ist denn das? Ach, gehen Sie nur, Dr. Lorrain. Wir werden hier unten auf Sie warten. Aber ich... Es ist dringend, Herr Doktor. Es geht um Mehmet. Ja. Ich bin sofort wieder bei Ihnen, meine Herren. Sicher ein Missverständnis. Und bitte nichts berühren. Sie wissen ja, ich... Bis gleich. Bis gleich, Dr. Lorrain. Bis gleich. Er ist weg. Schnell, den Sarkophag. Ist die Mumie drin? Nein, aber der Papyrus. Können Sie ihn entziffern, Professor? Ah, das ist gar nicht so einfach, Jonathan. Ja, Charisma steht hier. Impotep, der Pharao. Charisma grüßt die Nachgeborenen. Um sie zu vernichten. Die Mumie. Woher kommt? Aus der Tiefe der Zeit. Und mit mir kommt der Tod für euch drei. Professor, Ihr Revolver, Feuer! Kugeln nützen doch nichts, Ivan. Aber Vielleicht Feuer. Du tust doch was. Du, Jüngling, wirst der Erste sein, der eingeht ins Totenreich. Bianca, wo bist du? Ananka, meine Geliebte. Sie wartet auf Charisma. An einem sicheren Ort. Ivan, hast du Feuer? Ja, aber Professor, warum jetzt rauchen? Ich will nicht rauchen, Ivan. Ich will diesen Papyrus verbrennen. Ha! Nein! Lass das! Was ist denn hier? Charisma! Du, das ist dein Werk. Du. Charisma, nein! Dr. Lorrain, haben Sie etwa die Mumie zu Leben erweckt? Er hat mich geholt. Ananka, wo bist du? Sie gehört doch mir. Professor, Mumie zerfällt zu Staub. Ja, der Papyrus ist fast völlig verbrannt. Ich sterbe, aber nicht allein. Wo bist du, Ananka? Geh weg, du! Hey, halt! Meine Maske! Mein Gott, was ist das? Mumie ist... tot. Ach, Amum. Ah. Dr. Lorrain, was ist mit Ihrem Gesicht? Das Gesicht? Professor von Helsing? Das, was Sie für ein Gesicht hielten, war nichts anderes als eine Maske. Eine Maske? Oh ja! Und ich verschwinde nun durch diese Geheimtür zu der lieblichen Bianca. Ich, Lorrain, das Phantom der Oper. Fortsetzung folgt.